Vielleicht kennen einige den Song noch aus alten Zeiten. Schick mal ein bisschen Schicksal, komm bitte schick mal ein wenig Schicksal, komm los und schick mal ein bisschen Schicksal, komm bitte schick mal ein wenig Schicksal. Das Keyboard kann ein bisschen. Das scheiß Schicksal, er stand noch bei 50 Euro das letzte Mal. Jetzt kostet er schon 100, das scheiß Schicksal. Dankeschön. Das war unser Soundcheck. Wer mehr von uns sehen möchte, der bleibt hier. Wer nicht, der geht.